Zum Tag des Leuchtenden Sterns fanden in Kuba, Norwegen, Dänemark, der Schweiz, Spanien, Italien, Polen und Südafrika Festtreffen, Seminar, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über das revolutionäre Leben und die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos über die revolutionäre Tätigkeit von Kim Jong-un zu sehen. Zur Schau gestellt waren ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher und Fotos über die Generaloffensive der Armee und des Volkes der TVJK für den endgültigen Sieg. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie die Kim Jong-ilie gezeigt. Die Redner betonten auf den Veranstaltungen die Verdienste vom herausragenden Mann Kim Jong-il, Führer des Volkes und Meister der souveränen Politik, um die Epoche und Menschheit würden ewig unvergessen bleiben. Auf den Veranstaltungen in Norwegen, Dänemark und der Schweiz wurden die Glückwunschtelegramme und Briefe an Marschall Kim Jong-un angenommen.